Reiz für deinen Sinn. Wer zerriss das schöne Band, das dich zog zur Heimat hin? Wer zerriss das schöne Band, das dich zog zur Heimat hin? Schwebt nicht deiner Jugend Bild durch den Traum in stiller Nacht? Hast du niemals Dank erfüllt an das Vaterhaus gedacht? Hast du niemals Dank erfüllt an das Vaterhaus gedacht? Herr Gottesrat, Herr Gottesrat, o folge an meine Treue.